bis spät in die Nacht bin ich wach. Tage wie Nächte, Nächte wie Tage. Traum wird zur Wahrheit und Schlaf wird zur Plage. Ich mach immer weiter, ich leg mich nie hin. Du bist schon breit, Mann, ich bin Epic Win. Ich rappe, schlaf Lieder, weil ich fresh die bin. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. 1 Uhr morgens baue ich Blöcke in Minecraft ab. 2 Uhr morgens baue ich Blöcke in Minecraft ab. 3 Uhr morgens baue ich immer noch Blöcke in Minecraft ab. 4 Uhr morgens muss ich langsam mal auf Klo gehen. 5 Uhr morgens werde ich dann tatsächlich mal auf Klo gehen. Ich komm wieder und es stinkt, die Aufmerksamkeit sinkt. Ich öffne ne Dose und schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. 6 Uhr morgens fangen scheiß Vögel an zu zwitschern. 7 Uhr morgens fängt scheiß Sonne an zu glitzern. 8 Uhr morgens ruft mich irgend so ne Bitch an. FD, hier spricht MacG. Rechtzeitig zur Arbeit kommen Sie wohl nie. Ich bin zwar wach, hab nicht an Work gedacht oder gethinkt. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Kann es Real Life Inception geben? Ein Leben in dem Leben in dem Leben. Ich habe die vierte Wand durchbrochen. Ich werde von einem Mädchen gesprochen. Ich komm nicht mehr klar, was ist Traum, was ist wahr? Ich fick alle Mütter und deine Mutter. Folgt mir auf Twitter. Ich schlafe nie wieder mit deiner Mutter. Ich schlafe nie wieder mit deiner Mutter. Ich schlafe nie wieder mit deiner Mutter. Ich schlafe nie wieder mit deiner Mutter.